Hallo und herzlich willkommen zur 10. Pendlerpauschale. Mein Name ist Alex und heute geht es um den Zeitvertreib unterwegs. Was macht man so zum Beispiel in der Bahn oder beim Autofahren, Busfahren, egal wo man ist, wenn man halt unterwegs ist. Genau, was macht man, wenn man angenommen 6 Stunden in eine Richtung unterwegs ist? Angenommen mit der Bahn, was liest man da zum Beispiel? Erstens, okay, was mache ich? Lesen, schlafen, arbeiten, Musik hören. Was macht man da? Ja, fangen wir erstmal mit Lesen an. Ja, was nehme ich da? Nehme ich die Tageszeitung, eine Wochenzeitung, eine Zeitschrift, über das Thema, was man vielleicht interessiert, ein Hobby, eine Zeitung? Ist relativ unbequem. Also die Formate der Zeitung, das ist ja unerträglich. Solche Riesenblätter, das kann man nicht vernünftig lesen. Zumindest nicht in einem öffentlichen Verkehrsmittel, irgendwo in der Bahn, im Bus, sonst wo. Da stört man doch die ganzen Leute, man ist ständig am Umblättern mit diesen riesen Papiertüchern da. Und richtig halten kann man es auch nicht. Aber Zeitung, für mich entfällt Zeitung schon mal. Das geht nicht. Unbenutzbar, kann man nicht lesen. Das andere ist Zeitschrift. Okay, wenn man Hobbys hat, könnte man sich am Bahnhof oder schon vorher eine schöne Zeitschrift holen. Das ist okay. Weiß was ich. Irgendwas über Segeln. Sonst was. Über Fliegen. Egal. Das ist okay. Meistens stimmen auch die Formate. Ist schön. Kann man gut lesen. Aber wie gesagt, bei einer Route in eine Richtung, sagen wir mal, 5-6 Stunden, dann reicht so eine Zeitschrift nicht. Dann braucht man halt mehr davon. Und so eine Zeitschrift, je nach Hobby, kostet auch ein bisschen Geld. Also Zeitschrift ist okay. Für kurze Strecken, denke ich mal. Für eine längere Strecke, ja, dann nimmt man doch eher ein Buch mit, wenn man was lesen will. Und jetzt stellt sich schon wieder die Frage, was nehme ich für ein Buch? Nehme ich Taschenbuch? Nehme ich gebundene Ausgabe? Oder gar ein E-Book? So ein E-Book-Reader ist auch was Feines. Beim Taschenbuch ist es meistens bequem, weil die sind günstig. Die kann man ordentlich, ja, in der Hand halten, falten, wie man will. Bei einer gebundenen Ausgabe ist das schon eher etwas unbequem und hängt auch natürlich von der Größe des Buches ab, ist klar. Aber sonst so ein Taschenbuch, das ist völlig, völlig okay, finde ich. Jedoch, so ein E-Book-Reader ist wiederum, finde ich, deutlich besser. Ist ein kleines Gerät, relativ leicht, also im Vergleich zu einem Buch ist es deutlich leichter und passen auch wirklich viele Bücher drauf. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher da auf so ein, was weiß ich, Kindle oder sonst wer drauf passt. Naja, aber das ist super zu lesen. Man hat viele Bücher, man hat ein Gerät, das heißt, längere Strecken sind auch kein Problem. Das ist zum Lesen. Es gibt aber auch andere Beschäftigungen, zum Beispiel irgendwas hören. Man kann ja Musik hören. Die heutigen Geräte, die MP3-Player, iPhone, iPod oder egal, wie die auch alle heißen, die haben ja schon mittlerweile ordentlich Platz und da passt auch wirklich Unmengen an Stunden an Musik drauf. Deswegen, ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, irgendwie abzuschalten. Man kann aber auch ein Hörbuch zum Beispiel, ein Hörspiel oder ein Hörbuch genauso anhören. Ja, gut, dann muss man halt schon konzentriert zuhören. Das ist eher ein aktives Zuhören. Bei Musik ist das ja eher, ja, da spielt irgendwas, lehnt man sich zurück und genießt die Musik. Bei so einem Hörbuch hört man schon hin, weil vielleicht, wenn die Handlung interessant ist, dann will man ja auch was mitbekommen davon. Deswegen ist das so vielleicht in den Morgenfahrten nicht gut geeignet, so ein Hörbuch. weil man da vielleicht eher schlafen will. Was wiederum auch eine Beschäftigung ist oder ein Zeitvertreib. Nicht Beschäftigung, sondern Zeitvertreib. Man kann einfach mal ausschlafen, solange man noch unterwegs ist. Sehr gut bei längeren Fahrten. Doch man kann auch nicht wirklich dann, wenn man 6 Stunden unterwegs ist mit der Bahn, nicht wirklich 6 Stunden schlafen. Besonders nicht in den Sitzen. Abwechslung, Hörbuch, E-Book, Zeitschrift. Oder man kann auch natürlich was für die Arbeit tun. Man ist ja sowieso geschäftlich unterwegs. Man kann eine Präsentation vorbereiten. Man kann Konzepte schreiben, lesen. Man kann irgendwas tun für die Arbeit. Das wiederum setzt vielleicht voraus, dass eventuell eine Steckdose in der Nähe ist, weil wie gut auch das Notebook sein mag, wie neu, dann irgendwann stößt es an die Grenzen mit den Akkulaufzeiten. Deswegen, aber in den heutigen ECEs, da haben wir ja kein Problem, da gibt es auch Steckdosen und es gibt auch Tische. Das kann man machen. Zum Arbeiten passt es auch. Oder man nimmt sich ein Tablet-PC mit, kein Notebook, dann hält es noch länger. Und der Akku hält noch länger. Da kann man genauso gut lesen, schreiben, also sowohl konsumieren als auch produzieren. Oder zum Beispiel sich Notizen für einen Podcast machen. Ist ja auch eine Beschäftigung. So. Was weiteres einfällt, mir fällt jetzt erstmal nichts ein, bitte einen Kommentar schreiben. Ein anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte, kurz, ist Fitness. Fitness für die Pendler, Fitness für Reisende. Wie hält man sich fit? Es gibt zum Beispiel solche Fitnessstudios, solche Ketten, die zwar eher in Großstädten, aber schon fast überall in Deutschland verteilt sind und in beinahe jeder größeren Stadt findet man, ja, wie auch immer die heißen, Fitness First, McFit und so weiter. Das kann man auch machen natürlich, denn wie die Reisenden vielleicht kennen, man ist sehr viel unterwegs, man sitzt in der Bahn, man sitzt im Auto, dann sitzt man wieder im Büro, dann ist wieder eine Besprechung, Abendessen, also kaum Bewegung. Aber man muss sich irgendwie fit halten. Immer nur rumsitzen, das geht auf Dauer gar nicht gut. Das heißt, Fitnessstudios können wir machen. Die kosten auch nicht viel, ich meine so in den 20 Euro im Monat. Und haben auch... Gibt auch welche, die 24 Stunden durchgehend geöffnet haben. Man kann jederzeit hin, das ist doch super. Oder man geht joggen, wenn das Wetter stimmt, wenn es nicht gerade irgendwie stürmt und regnet, dann kann man auch ruhig joggen gehen. Schön an der frischen Luft, irgendwo im Park, gibt bestimmt immer eine schöne Ecke, wo man halt ganz normal joggen kann. Ja, so viel zum Sport. Ich denke, das reicht für heute. Das war die 10. Pendlerpauschale. Mein Name ist Alex. Auf Wiederhören.